Aljona Iwanowna hat Ihnen viel zu viel Furcht eingejagt, sagte die Frau des Händlers, ein flinkes Weib. Sie sind wie ein Kind. Sie ist ja nicht mehr Ihre Leibliche, sondern nur Ihre Stiefschwester und hat aber doch eine so große Macht über Sie. Sie sollten Aljona Iwanowna besser nichts davon erzählen, unterbrach der Mann. Ich gebe Ihnen den Rat, Sie kommen zu uns ohne Erlaubnis. Es ist ein vorteilhaftes Geschäft. Ihre Schwester wird es später selbst einsehen. Soll ich wirklich kommen? Morgen um 7. Auch von denen kommt jemand her. Dann können Sie selbst entscheiden. Wir stellen den Samowar auf und machen Tee, fügte die Frau hinzu. Gut, ich werde kommen, antwortete Lisaveta, immer noch in Nachdenken versunken, und ging langsam weiter. Raskolnikow war schon vorübergegangen und hörte nichts mehr. Er war langsam gegangen, unbemerkt und bestrebt, kein Wort von dem Gespräch zu verlieren. Seine Verwunderung verwandelte sich allmählich in Schrecken, als wäre ihm etwas Kaltes über den Rücken gelaufen. Er hatte erfahren, vollkommen unerwartet hatte er erfahren, dass morgen Abend, Punkt 7 Uhr, Lisaveta, die Schwester der Alten und ihre einzige Mitbewohnerin, nicht zu Hause sein werde. Und dass folglich die Alte, Punkt 7 Uhr, ganz allein zu Hause sein werde. Bis zu seiner Wohnung waren es noch einige Schritte. Er ging wie ein zum Tode Verurteilter. Er dachte an nichts und konnte auch an gar nichts denken, aber mit seinem ganzen Wesen fühlte er plötzlich, dass er keine Entschlussfreiheit, keinen eigenen Willen mehr besaß und dass alles mit einem Male endgültig entschieden war. Es war ihm klar, dass er selbst bei jahrelangem Warten auf solch einen günstigen Zufall sicher nicht auf einen deutlicheren Wink, eine bessere Beihilfe zum Erfolg eines solchen Vorhabens rechnen konnte, als es die war, die sich ihm jetzt plötzlich so unverhofft bot. In jedem Falle würde es schwer sein, am Abend vorher mit größter Genauigkeit und geringstem Risiko, ohne gefährliches Ausfragen und Spionieren, so sicher zu erfahren, dass am anderen Tage um die und die Stunde die Alte, auf die man einen Anschlag vorbereitete, ganz allein zu Hause sein werde.